Ich will zu vier Punkten was sagen. Erstmal noch 1933, was war der Nationalsozialismus? Und das sind wir auch schon bei der Nähe von Deutschland und Österreich, weil 1933 hatte ja recht bald, 1938, sehr starke Folgen für Österreich auch. Dann zweitens, im zweiten Teil will ich nochmal darauf näher eingehen, von was reden wir eigentlich, wenn wir vom Kapitalismus reden, von Klasse, von Klassenkampf. Ist das okay? Hört man nicht hin? Ja. Okay. Der dritte Punkt dann, warum scheiterte eigentlich der Leninismus? Und im vierten Punkt würde ich dann einige antifaschistische Essentials vorschlagen, die heute dringend notwendig sind, aus meiner Sicht, in der Situation, in der wir leben und auch vor dem Hintergrund, dass so manches antifaschistisches eben auch gescheitert ist. Was war der Nationalsozialismus? Das ist ein Plakat der KPD aus der Weimarer Republik, ganz stark auf Klassenkampf gemacht. Hier sehen wir den starken Proleten, der das ganze Geschmeiß in den Abgrund tritt, also die Bourgeoisie, die Politiker und so weiter, hinab mit dem Geschmeiß Weltkommunisten. KPD hat ganz stark auf Klassenkampf gemacht, auf die revolutionäre Arbeiterklasse gesetzt. 1932 der legendäre KPD-Vorsitzende Ernst Thälmann, das ist nur ein Zitat von vielen, die Metallarbeiter schufen die Grundlagen für die großen revolutionären Klassenkämpfe und die Voraussetzung für die Durchführung des Sieges der Revolution. Im gleichen Jahr erschien dann die in der KPD-nahen Arbeiter-Illustrierten-Zeitung diese berühmte Collage von John Hartfield, der Sinn des Hitlergrußes, Millionen stehen hinter mir, also damit wurde gesagt, der Hitler, der behauptet ja nur, dass Millionen Menschen hinter ihm stünden, in Wirklichkeit die Millionen, die hinter ihm stehen, sind in Wirklichkeit, ist das große Kapital, das ihn sponsert. Also in diesem Weltbild, auf der einen Seite die revolutionäre Arbeiterklasse und auf der anderen Seite das große Kapital, das den Faschismus will, das hat die KPD gelehrt, das war die Vorstellung. Es war ein bisschen komplizierter. Es standen Millionen Menschen hinter ihm. Die KPD hat dann Anfang 1933 aufgerufen zum Generalstreik deutschlandweit. Das hat mit Ausnahme eines kleinen Städtchens auf der Schwäbischen Alb nirgendwo geklappt. Nirgendwo geklappt. Es ist schön, dass man daran immer wieder erinnert, aber daran erinnert man gleichzeitig daran, dass es im ganzen Deutschen Reich nirgendwo sonst geklappt hat. Was wenig bekannt ist, leider wenig bekannt ist, in diesen 12 Jahren hatte ein Teil der Deutschen die Möglichkeit, in einer vollkommen freien Alternativwahl unter internationaler Beobachtung zu entscheiden, wo sie hinwollen, und zwar im Saarland. Im Versailler Vertrag war festgelegt, dass nach 15 Jahren die Bevölkerung des Saarlands entscheiden darf, also das Saarland hatte so einen Sonderstatus zwischen Deutschland und Frankreich, die Bevölkerung des Saarlands darf nach 15 Jahren entscheiden, ob sie diesen Sonderstatus behalten wollen, ob sie nach Frankreich wollen oder nach Deutschland wollen. 2 Jahre nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten haben in einer vollkommen demokratischen Alternativwahl bei 98% Wahlbeteiligung 90% der Deutschen im Saarland sich für den Anschluss an Nazi-Deutschland entschieden. 10% wollten den Sonderstatus und 1% wollten zu Frankreich. Das waren die Deutschen. Und nicht nur im Saarland. Die Zustimmung ist immer weiter gewachsen. Und angefangen in Teilen der Bevölkerung die zu bröckeln, hat das ja erst mit Stalingrad und den Bombenmärschen. Das war aber nicht geplant. Das war nicht geplant. So, und das war nun eine riesengroße Niederlage für die KPD, aber auch für die kommunistische Weltbewegung. Es gab ja damals noch die Kommunistische Internationale. Man hatte immer die Hoffnung, dass Deutschland das Land sein wird, in dem nach Russland dann als zweites die Revolution passiert. Die KPD war ja auch die stärkste KP außerhalb Russlands. Und nun müssen die Kommunisten das verarbeiten. Was ist da eigentlich passiert? Und am Tag 1935 im August in Moskau Der siebte Weltkongress der Komintern, also der Kommunistischen Internationale, der dann übrigens auch der letzte gewesen sein wird. Und der Generalsekretär Georgi Dimitrov, der war später übrigens dann der erste Partei- und Regierungschef in Bulgarien. Der Generalsekretär gibt dann nun den Rechenschaftsbericht und da kommt nun diese berühmte Dimitrov-Formel vor, die manche heute noch vertreten, versucht er zu erklären, was ist da eigentlich passiert. Zitat Dimitrov: Der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, chauvinistisch in der Zeit heißt extrem nationalistisch, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Und war diese Definition von Anfang an schon problematisch. Man kann allerdings Menschen, die 1935 mit Blick auf Nazi-Deutschland von Faschismus reden, keinen Vorwurf machen, weil 1935, das war noch lange nicht 1944, und man hatte die Erfahrung mit dem Mussolini-Faschismus. Wer heute noch das vorneweg rückblickend von Faschismus redet, der verharmlost, weil Faschismus ist schlimm, aber der Nationalsozialismus war noch eine ganz andere Nummer. Aber das konnte 1935 noch niemand sagen. Auch ist der ganze Begriff des Finanzkapitals höchst problematisch, aber das will ich alles mal von außen vor lassen. Aber die offene terroristische Diktatur, ja, für wen war das die offene terroristische Diktatur? Für die paar Juden? Für die paar Sinti und Roma? Für die paar als solche erwischten Homosexuellen? Für die paar, die wirklich Widerstand gemacht haben, ja, für die war es eine offene, grausame, terroristische Diktatur. Aber wie viel Prozent der Bevölkerung waren denn das? Alle zusammen. Waren das 3 oder 4%? Mehr waren das doch nicht. Für die große Mehrheit war das alles andere als eine offene, terroristische Diktatur. Das war das, was man sich gewünscht hat, was man bejubelt hat. Dieses Bild ist übrigens beim umjubelten Einzug des Führers 1938 in Österreich entstanden. So, und nach 1945 haben sie natürlich alle von nichts gewusst, das ist klar. Aber sie haben sich, zumindest in Westdeutschland, wo ich aufgewachsen bin, bis in die 80er Jahre durch diesen Spruch verraten. Wir haben den Krieg verloren. Es gab auch einige wenige, die gesagt haben, zum Glück haben wir den Krieg verloren, also zum Glück haben die Nazis den Krieg verloren, das waren aber wenige. Die allermeisten haben gesagt, wir haben den Krieg verloren, mit diesem Spruch bin ich aufgewachsen. Und damit haben sie sich verraten. Ja, sie haben sich damit identifiziert. Sie haben auch den Krieg verloren, denn es war ihr Krieg. Es war ihr Krieg. Was war eigentlich die NSDAP? Das ist ein Flugblatt der NSDAP von 1930, Deutschland erwache, Verzweiflung und Not, Hungerlöhne, und dann werden aufgezeichnet über 4 Seiten, also wir lesen das jetzt nicht alles vor, wird über 4 Seiten aufgezählt, wie viele Millionen Verschwendungen es gibt, wie viel Gelder die Regierung ausgibt, welche Minister, welche großen Pensionen kriegen, welche Bonzen, wie viele Villen haben, welche Direktoren, alles Mögliche sich unter den Nagel reißen. Und das endet dann mit dem Aufruf, damit diese Ausbeutung garantiert aufhört, entscheide dich für die Partei Adolf Hitlers, werde Mitglied der National-Sozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei. Man muss den Hitler lesen. Ich habe ein paar gruselige Literaturvorschläge, aber man sollte den Hitler lesen. Mein Kampf, da beschreibt er nämlich gerade auf die ersten 70, 100 Seiten, sind total spannend, da beschreibt er, wie er eigentlich zu seiner Weltanschauung kam. Und da ist er in den allerersten Jahren des 20. Jahrhunderts, als ganz junger Mann, kommt er nach Wien und lebt ganz unten. Ganz unten. Er lebt halb auf der Straße, muss dann nachts in den sogenannten Männerwohnheim schlafen und versucht sich irgendwie durchzuschlagen. Und er erlebt dann das Elend in den Arbeitslosen und Arbeiterfamilien und darüber empört er sich. Darüber empört er sich und sagt, das darf nicht sein. Hitler ist über die soziale Frage politisiert, übrigens ganz genauso wie Mussolini, der bekanntlich zuerst in der Sozialistischen Partei Italiens war. Und dann sagt er also, Mein Kampf, 1924 erschienen, dann sagt er also, dann hat sich die Vorstellung herausgebildet von der Partei, die ich haben will, und der Bewegung, die junge Bewegung, sagt er, soll nicht eine Organisation der Zufriedenen, der Satten bilden, sondern sie soll die Leidgequälten und Friedlosen, die Unglücklichen und Unzufriedenen zusammenfassen. Und dann redet er über die Gewerkschaften. Und das ist interessant, weil das Ding heißt ja Mein Kampf. Und dann spricht er immer wieder davon, dann habe ich das erlebt, dann habe ich das gedacht und dann habe ich aber mal auch einen Fehler gemacht und dann muss ich mich korrigieren und so weiter. Weil das ist mein Kampf, wie ich mich entwickelt habe. So, und dann lernt er die Gewerkschaften kennen und die findet er gut, weil die Gewerkschaften sich gegen dieses soziale Elend engagieren. Aber dann, sagt der Hitler, dann habe ich einen Fehler gemacht. Weil ich habe in den Gewerkschaften die Sozialdemokraten kennengelernt. Und die Sozialdemokraten, die hasst er. Und warum hasst er sie? Weil sie antinational und jüdisch besetzt sind. Und dann sagt er, und da habe ich den Fehler gemacht, dass ich angefangen habe, die Gewerkschaften zu hassen. Das ist aber falsch. Man muss die Gewerkschaften nur vom antinationalen und jüdisch besetzten sozialdemokratischen Milieu befreien, weil, so wörtlich, die Gewerkschaftsbewegung erwirbt sich höchstes Verdienst, indem sie durch Beseitigung sozialer Krebsschäden sowohl geistigen als aber auch körperlich krankheitserregender Leid rückt und so zu einer allgemeinen Gesundheit des Volkskörpers mit sich beiträgt. Hitler weiter, das ist ja dann nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Mir wurde zunehmend klar, dass der schwerste Kampf nicht mehr gegen die feindlichen Völker, sondern gegen das internationale Kapital, Banken, das steht so im Original auch in diesen eckigen Klammern, ausgefochten werden musste. Dass das internationale Börsenkapital nicht nur der größte Hetzer zum Kriege war, sondern gerade jetzt, nach des Kampfes Beendigung, nichts unterlässt, den Frieden zur Hölle zu wandeln. Also, Hitler, der Gewerkschaftsfreund und Friedenskämpfer gegen das Börsenkapital. Man kann die NSDAP überhaupt nicht verstehen, ohne zu erkennen, dass sie eine unheimlich starke Affirmation zur guten und ehrlichen Arbeit hatte. Plakat aus der Weimarer Zeit, Arbeiter der Stirn und der Faust, wählt den Frontsoldaten Hitler, also eine total männlich konnotierte Arbeit. Ich arbeite, wählt den Frontsoldaten Hitler, der ist einer von euch. So, wir müssen uns einer Wahrheit stellen, die wehtut, die wirklich wehtut. Die nationalsozialistische Bewegung war eine antikapitalistische Bewegung. Das tut weh, besonders wenn man sich selbst als Antikapitalistin versteht. Nicht alles, was antikapitalistisch ist, ist deswegen einfach schon gut. Und dann kommt aber sofort so in der Altlinken oder Mainstream-Linken sofort, Moment mal, das war doch alles nur Propaganda. Die haben ein bisschen, um die Arbeiter weg von der KPD zu kriegen, von der SPD zu kriegen, dann haben die halt ein bisschen auf Arbeiter gemacht und ein bisschen auf Sozialismus in ihre Partei reingeschrieben und so weiter und danach, nach 33 sieht man doch, da war ja dann gar kein Sozialismus, es war doch völlig klar, das war nur Propaganda. Nein, der Antikapitalismus der NSDAP war keine Propaganda. Er war was ganz anderes. Er war ein Antikapitalismus ohne Begriff vom Kapital. Ein Antikapitalismus, der eigentlich überhaupt keinen Begriff davon hatte, was das Kapital ist. Und ich habe das selber noch mitgekriegt, wie die Alten damals erzählt haben. Der Hitler hat die Arbeitslosigkeit beseitigt, der Hitler hat die Autobahnen gebaut, Es gab wieder Vollbeschäftigung statt Massenarbeitslosigkeit. Der Lebensstandard für viele ist gestiegen. Bezahlter Urlaub wurde eingeführt. Unfallversicherung erweitert und Berufskrankenversicherung der Rentner eingeführt. Damit waren die antikapitalistischen Bedürfnisse großer Teile der Bevölkerung zufriedengestellt. Nun habe ich und vermutlich die ein oder andere hier im Raum auch andere Vorstellungen davon, was Antikapitalismus ist. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die antikapitalistischen Bedürfnisse großer Teile der Bevölkerung genau damit zufriedengestellt waren. Und deswegen hat die nationalsozialistische Volksgemeinschaft parallel zum funktionierenden Kapitalismus erstmal wunderbar funktioniert. Ein Antikapitalismus, der keinen Begriff vom Kapital hat, ist übrigens überhaupt nichts Besonderes. Den gab es vorher schon und den gibt es nachher, aber den gibt es bis heute. Das ist eigentlich, Anführungszeichen, ganz normal. Das ist eine Umfrage aus der FAZ, ist ein paar Jahre alt. Pflichten Sie der Aussage zu, der Kapitalismus passe nicht mehr zu der Welt? Das war schon vor ein paar Jahren, sagte fast die Hälfte, ja, sie sieht das genauso. Aber ist da Kapitalismus wirklich verstanden? Also ich kenne noch die Zeiten in der alten BRD, wenn da das Wort Kapitalismus in den Mund genommen hast, dann war schon ein Agent Moskaus. Das war wirklich so. Ja. Das war so. Das Wort Kapitalismus stammte aus der Giftküche der SED und hatte das Ziel, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu unterwandern. Wir hatten keinen Kapitalismus, wir hatten die soziale Marktwirtschaft und war vollkommen anders. Nun hat sich das sehr gewandelt und mittlerweile haben sehr viele Leute was gegen Kapitalismus, das finde ich auch sehr gut. Aber meine These ist, dass viele von denen, die was gegen Kapitalismus haben, noch viel zu wenig von dem Ding verstanden hat, dass diesem Ismus seinen Namen gibt, nämlich vom Kapital. Ich würde vorschlagen, davon sich mehr damit zu befassen und davon mehr zu verstehen. Das ist die Karikatur eines Linken, der sagt, ich bin ein entschiedener Linker, Antikapitalist. Und ich freue mich auch, wenn meine Karikaturen verbreitet werden. Also bitteschön. Und wir sehen hier also, was sehen wir hier? Wir sehen hier also einen fetten Geldsack, dessen ganzes Ziel heißt Profit, Profit, Profit, Profit. Er will zum König des Geldes werden. Linker Antikapitalismus. Hier sehen wir auch einen fetten Geldsack, der seinerseits auf einem fetten Geldsack sitzt. Das ist von 1938 aus dem Nazi-Hetzblatt der Stürmer. Und man sieht sofort auf den ersten Blick karikaturhaft die Nase, die Lippen, was sofort, ah, das ist ein Jud. Das ist ein Jud. Und darunter steht, der Gott des Juden ist das Geld und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. Nun ist bei dieser Karikatur beim besten oder auch beim bösesten Willen jetzt nichts, Anführungszeichen, typisch Jüdisches zu sehen. Und ich wäre auch vorsichtig, einfach zu sagen, das ist antisemitisch. Da ist in meinen Augen auch, wurden viele Fehler gemacht und manchmal heute noch in der Diskussion. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass das Weltbild sehr nahe dran ist am Antisemitismus und ziemlich kompatibel ist. Und das ist das Problem. Mir hat sehr geholfen, den Charakter des Nationalsozialismus und den Antisemitismus zu verstehen, als ich vor längerer Zeit schon den Film Jud Süß gesehen habe, also diesen Original-Nazi-Hetzfilm, der 1940 in die Kinos kam und der 9 Millionen Menschen in die Kinos gezogen hat, so viele wie nie zuvor. Das wurde erst Ende der 50er in der alten BRD übertrumpft. Und die Menschen sind nicht reingegangen, weil sie der Block was reingetrieben hätte, sondern weil sie dort genau das gesehen, erlebt haben, was sie gedacht und gewünscht haben. Dieser Film ist, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland ist er nicht verboten, aber man kann ihn auch nicht auf YouTube einfach, man kann ihn nicht einfach im Kino sehen, ist auch gut so. Ich habe ihn in Stuttgart gesehen, da war dann im Haus der Geschichte, gab einen Historiker, hat einen Vortrag gehalten, haben einen Film geguckt, danach hat man diskutiert. Aber wie auch immer, der steht schon seit langem auf YouTube und man kann ihn finden, hat glaube ich spanische Untertitel und das Original ist ja deutsch, also man versteht ihn. Der hat ein historisches Vorbild, das ist Oppenheimer, Ende 18. Jahrhundert, ein jüdischer Bankier, der am Hause eines Herzogs von Württemberg zunehmend mehr Einfluss erlangt, weil der Herzog ist immer in Finanzschwierigkeiten und dieser Bankier hilft ihm immer wieder aus der Patsche und in dem Zuge wächst sein Einfluss am Hof. In moderner Sprache würde man sagen, der Einfluss des Finanzkapitals auf die Politik wächst. Hier sieht man also im Gesicht die Raffinesse, die Intelligenz, die Verschlagenheit. Und das sind seine Hinterleute, die sich in seinem Schatten bereichern am Staatsschatz. Und in diesen Gesichtern sieht man die Gier, die reine Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will. Und das ist der Gegensatz in dem Film. Hier sehen wir den ehrlich arbeitenden deutschen Handwerksmann, inklusive züchtig waltender Hausfrau, und die sind betrogen. Man sieht hinten rechts, die Mauer des Hauses ist eingerissen. Warum? Der Finanzjude kam, hat den Zins verlangt, den konnten sie nicht zahlen. Daraufhin lässt er die Mauer, das Haus einreißen. Von diesem Gegensatz zwischen der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, und der ehrlichen und betrogenen Arbeit lebt dieser Film. Am Ende wird der Jude hängen, zur tiefen Zufriedenheit des ganzen umstehenden Volkes und zur tiefen Zufriedenheit der 9 Millionen Menschen, die das gesehen haben. Wenige Monate nach diesem Kassenschlager organisiert die Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. Warum steht Arbeit macht frei über dem Tor von Auschwitz? Das können sich ja bis heute ganz viele nicht erklären. Also so bürgerliche Mitte, ja Arbeit, das ist doch irgendwie Natur. Oder eher so Linke oder Traditionslinke, wie ich sage, ja die Arbeit, das ist doch positiv. Was haben die nur mit der Arbeit, die Nazis? Na, Auschwitz war in der Wahnvorstellung. In der Wahnvorstellung, die die allermeisten Deutschen oben wie unten ergriffen hatte, die Entsorgung der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, im Namen der ehrlichen und betrogenen Arbeit. Das war Auschwitz in der Wahnvorstellung. Also, nichts gegen Juden haben ist gut, aber das heißt nicht, dass man deswegen automatisch immun ist gegen Antisemitismus. Ich verwende ganz gern dieses Bild von der schiefen Ebene. Also nicht jeder, der von irgendwelchen gierigen Banksern redet, ist deswegen gleich ein Antisemit. Ich sage nochmal in der Debatte, wo er einen Fehler gemacht hat, ich warne davor. Nicht jeder ist deswegen gleich ein Antisemit. Aber er befindet sich auf einer schiefen Ebene. Und ganz unten ist dann sozusagen der Sumpf. Das Bild von der schiefen Ebene hat den Vorteil, wenn man erkennt, dass man auf der schiefen Ebene ist, dann kann man sich da auch wieder rausarbeiten durch Reflexion. Und deswegen, das ist auch im Grunde genommen der Sinn von so einer Art von Kritik. Da geht es ja nicht darum zu sagen, ihr seid alle blöd oder alle Antisemiten, das ist ja völlig Quatsch. Sondern es geht darum, vielleicht Erkenntnisse oder Instrumentarien an die Hand zu liefern, die einem vielleicht erkennen lassen, dass man sich auf einer schiefen Ebene befindet, aber so. Wenn man das erkannt hat, ist man auch in der Lage, sich da wieder rauszuarbeiten. Viele meinen ja, Antisemitismus verstanden zu haben. Ganz verbreitet, Antisemitismus ist Rassismus. Ich bin doch gegen jede Form von Rassismus, also bin ich auch gegen Antisemitismus. Und dann damit ist das Thema Antisemitismus für viele erledigt. In der Mitte der Gesellschaft, aber auch immer noch für viele Linke. Na, ist das wirklich so? Schauen wir uns mal das Hassobjekt des Rassismus an. und das Hassobjekt des Antisemitismus. Jetzt immer in der Hassvorstellung des Rassismus, dieses Hassobjekt steht unter uns, jetzt alles in Anführungszeichen gedacht, es steht unter uns. Das Hassobjekt des Antisemitismus steht über uns. Das Hassobjekt des Rassismus ist minderwertig. Die sind nicht auf der Höhe unserer Kultur. Das Hassobjekt des Antisemitismus ist übermächtig. Die stehen irgendwo ganz weit über uns, sind ganz wenige und haben eine undurchschaubare Macht und lenken die Geschichte. Das Hassobjekt des Rassismus ist das Fremde. Das Hassobjekt des Antisemitismus ist das absolut Böse, das Prinzip des Bösen in der Welt. Das Hassobjekt des Rassismus gehört nicht hierher. Das Hassobjekt des Antisemitismus gehört nirgendwo hin. Das Hassobjekt des Rassismus ist zu vergleichen. Das Hassobjekt des Antisemitismus ist zu vernichten. Das sind doch deutliche Unterschiede. Also, der Satz Antisemitismus ist einfach eine Form von Rassismus. Ich schlage vor, den zu vergessen. Der hat nicht maximal 5% von dem verstanden, was Antisemitismus wirklich ist. Antisemitismus ist ein Weltverschwörungsglaube in Verbindung mit einer Welterlösungsfantasie. Es gibt das absolut Böse auf der Welt und wenn wir das beseitigen, dann wird es wieder gut. Literaturempfehlung. Adolf Hitlers politisches Testament, auch leicht zu finden im Netz, so je nach Layout 20, 30 Seiten. Da sitzt er am 29. April in seinem Bunker und schreibt sozusagen in letzter Tinte seine letzten Worte an sein Volk. Und die letzten Sätze des Führers an sein Volk sind diese. Ich habe keinen Zweifel darüber gelassen, dass, wenn die Völker Europas wieder nur als, Achtung, Aktienpakete dieser internationalen Geld- und Finanzverschwörer angesehen werden, dann auch jenes Volk mit zur Verantwortung gezogen werden wird, dass der eigentlich Schuldige an diesen mörderischen Ringen ist, das Judentum. Dann legt er den Griffel weg und gibt sich die Kugel. Vernichten. Man muss die vernichten. Ja, ebenfalls eine etwas schräge Literaturempfehlung, die Charta der Hamas. Die Juden kontrollieren mit ihrem Reichtum weltweit die Medien, lenken Revolutionen, bilden überall Geheimorganisationen, um Gesellschaftssysteme zu zerstören, stehen hinter beiden Weltkriegen, sind Drahtzieher jedes Krieges auf der Welt. Erst wenn alle Muslime die Juden bekämpfen und töten, wird das jüngste Gericht kommen. Dieses wird die Vernichtung aller Juden vollenden. Vernichten. In seiner entwickelten Form heißt Antisemitismus immer vernichten. Antisemitismus ist das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung, nicht die Kritik am Kapitalismus. Die ist dringend notwendig. Aber das Ressortiment ist das Gegenteil von Kritik. Das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne, dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Und das ist Antisemitismus. Moishe Postone, ein leider vor einigen Jahren verstorbener Theoretiker, hat den Versuch gemacht, sich zu erklären, was geht eigentlich in den Köpfen und Fäuschen von Menschen vor sich, die Kapitalismus und kapitalistische Krise so erklären, so verarbeiten. Und da findet ein Prozess der Biologisierung des Kapitalismus statt. Ein Must-Read, das man einfach kennen muss. Moishe Postone, Nationalsozialismus und Antisemitismus, ein theoretischer Versuch. Je nach Layout 12, 14 Seiten, leicht im Netz zu finden. Der Text stammt aus den 80er Jahren, hochaktuell, sehr komprimiert. Der Text ist nicht einfach zu lesen, den sollte man zwei- oder dreimal lesen, am besten mit anderen zusammen. Aber dieser Text hat es in sich. Morsche Postone, Nationalsozialismus und Antisemitismus, ein theoretischer Versuch, zum Beispiel zu finden bei Crisis.org, aber auch in anderen, anderweitig zugänglich. Was war denn nun dieser Kapitalismus? Und wovon reden wir eigentlich, wenn wir von Klasse und Klassenkampf reden? Das ist eine Grafik, man sieht schnell, das ist frühes 20. Jahrhundert. Das soll also Kapitalismus sein, diese Pyramide. Unten sind die Ausgebeuteten, die das dreckig geht, die schuften müssen, und dann oben drüber leben sie in Saus und Braus, und dann kommt auch der Staat und das Kapital und damals noch der Könige und die Kaiser und so weiter. Und würde man heute diese Grafik nicht mehr so verwenden, aber würde es eben anders darstellen, aber auch diese Pyramiden, das sind die unten und das sind die oben und so weiter. Nun, das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Aber das ist nur ein Teil dessen, was Kapitalismus ist. Und wenn man nur einen Teil verstanden hat, dann hat man nicht wirklich alles verstanden und kann zu äußerst problematischen Schlussfolgerungen kommen. Im Kapitalismus gibt es natürlich oben und unten. Es gibt arm und reich. Es gibt Ausgebeutete, es gibt Ausbeutende. Es gibt Mächtige und Unmächtige, es gibt Klassen. Das stimmt alles. Und das ist Himmelschein. Und trotzdem, und das ist nicht einfach zu verstehen, obwohl das alles stimmt, ist Kapitalismus kein System personeller Herrschaft. Das ist etwas welthistorisch Neues, das gab es vor dem Kapitalismus nicht. Kapitalismus ist eine systemische Herrschaft. Das kann man am besten illustrieren am Wachstumsdiktat, das die ganze Wirtschaft beherrscht und von der wir alle abhängig sind, ob oben oder unten. Wenn diese Wirtschaft, von der wir alle abhängig sind, nicht wächst, dann jammern alle, und zwar buchstäblich jammern alle. Die Kapitalistin jammert, weil die Profite wackeln. Die Arbeiterin jammert, weil die Arbeitsplätze gefährdet sind. Die Politikerin, völlig egal welche Partei, auch völlig egal ob Diktatur oder Demokratie, jammert, weil die Steuereinnahmen gefährdet sind. Und alle jammern sie nicht, weil sie dumm wären, sondern weil sie klug sind und ganz genau richtig ihre Interessen einschätzen. Wenn Kapital nicht wächst, herrscht gesellschaftliche Krise. Und zwar wirklich gesellschaftliche Krise. Also nicht, ey, du böses Kapital da oben, schön, dass du in der Krise bist. Nein, Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir sind. Und deswegen rede ich auch ganz gerne vom Kapitalismus, um zu betonen, man sollte ein bisschen was von dem Ding verstanden haben, dass diesem Ismus den Namen gibt. Und dieses Prinzip, dieses Kapitalismus hat schon mal vor einigen Jahrzehnten, genau gesagt 1979, ein Spitzenmanager der deutschen Automobilindustrie in einem genialen Satz verraten. Ich glaube, der war sich damals überhaupt nicht im Klaren, was er eigentlich sagt. 1979 in einer Podiumsdiskussion wurde ihm die Frage gestellt, wissen Sie denn nicht auch, dass es schon viel zu viele Autos gibt und dass wir nicht die ganze Welt mit so vielen Autos zuschütten können, wie sie heute schon in Westeuropa und Nordamerika gibt, also den Ostblock damals noch und dann irgendwann Südamerika, Asien und irgendwann Afrika und so. Das geht doch gar nicht, das hält doch der Planet gar nicht aus. Ist Ihnen das nicht klar? Dann gibt er folgende geniale Antwort. Er sagt, ja, das stimmt, es mag wirklich zu viele Autos geben. Aber es gibt noch zu wenig BMW. Und das ist genau die Logik dieses Systems, von dem wir alle abhängen. Das war der legendäre Eberhard von Kühnheim, lange Zeit Vorstandsvorsitzender von BMW. Und das muss nicht nur der Chef von BMW sagen, das muss der Chef von Daimler, von VW, von Toyota ganz genauso sagen. Ja, ist schon richtig. Es gibt zu viele Autos. Es gibt zu wenig, Daimler, es gibt zu wenig VW, es gibt zu wenig Toyota und so weiter. Aber es geht noch weiter. Das muss nicht nur der Chef sagen. Das muss auch die Arbeiterin sagen, die bei BMW ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familie verdient. Und die kann tausendmal die ökologische Krise verstanden haben und die kann ihr Auto abgeschafft haben und nur noch mit dem Fahrrad abfahren. Sie ist trotzdem davon abhängig, dass BMW möglichst viele von diesen Dingern produziert und verkauft. Und das ist die Falle, in der wir sitzen. Das ist die Falle, in der wir sitzen. Arbeit und Kapital sind ein Widerspruch. Natürlich ist ein Widerspruch. Ich war ja lange aktiver Gewerkschafter und ist vollkommen klar, wir müssen auch kämpfen und es gibt die Widersprüche und von wegen wir wollen höhere Lohn und kürzere Arbeitszeit und so weiter. Und da muss man gucken, wer was hinkriegt, dass man streikt und möglichst viel rausholt. Klar, diesen Widerspruch gibt es, aber dieser Widerspruch ist immanent. Der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit ist ein systemimmanenter Widerspruch ohne systemsprengendes Potenzial. Was ist das Interesse der Arbeiterin? Na, sie muss ihre Arbeitskraft verkaufen. Das Einzige, was sie zu verkaufen hat, ist ihre wahre Arbeitskraft. Und weil sie das tun muss, weil ihr Leben davon abhängt, deswegen wird auch die allerrevolutionärste Gewerkschaft, die allerlinkeste Belegschaft nie ihren eigenen Betrieb kaputt schreiben, weil sie wissen, das wird davon abhängen. Das ist die Falle, in der wir sitzen. Kapitalismus heißt, dem Markt dienen müssen und hoffen, dass er uns akzeptiert, weil wir sonst nicht leben können. Und dieser Zwang, dem Markt dienen zu müssen, der beherrscht nicht nur die Lohnarbeiterin, sondern beherrscht buchstäblich die ganze Gesellschaft. Deswegen übrigens auch eine reine Kritik der Lohnarbeit zu kurz greift. Dieser Zwang beherrscht die ganze Gesellschaft. Viele sind lohnabhängig, die meisten. Aber die Gesellschaft als Ganzes ist marktabhängig, ist abhängig vom Markt. So, wie weit ist der Begriff Klassengesellschaft in der Lage, das, diese Gesellschaft zu analysieren? Er ist nicht falsch, weil er die deskriptiv gut Verhältnisse beschreibt, oben und unten, aber analytisch bringt der Begriff Klassengesellschaft nicht viel. Ich schlage einen Begriff vor, der analytisch mehr bringt, und das ist der Begriff der wahren Gesellschaft. Der wahren Gesellschaft. Wir sind alle Insassen dieses Kapitalismus. Wir sind alle Wareneigentümerinnen und sind darauf angewiesen, unsere Waren zu verkaufen. Und das betrifft nicht nur diejenigen, die lohnabhängig sind, das betrifft auch die Bäuerin, die ihre Waren losschlagen muss, weil sie davon lebt. Das betrifft den Rechtsanwalt, betrifft die Selbstständigen, das betrifft den Kunden alle. Wir sind Eigentümerinnen von Waren und müssen sie verkaufen. Und wenn es das nicht gelingt, dann geht es uns schlecht. Und die Anzahl übrigens derer, die noch nicht mal mehr ihre wahre Arbeitskraft verkaufen können, wächst. Und das sind die Deklassierten, die aus allem rausfallen, weil sie nicht mal dafür interessant sind. Die meisten können nur die wahre Arbeitskraft anbieten und immer mehr können noch nicht mal das. Das sind die systemlogisch Überflüssigen. Also nicht falsch verstehen, kein Mensch ist überflüssig, aber in der Logik dieses Systems sind das überflüssige Menschen. Ja, aber es ist doch unsere Klasse, und das hört man zunehmend zum Teil wieder, ja, unsere Klasse und wir haben, und da glaubt man so ein bisschen den erlösenden Begriff gefunden zu haben, den man so als die Gegenposition zur Nation stellt und meint, damit könnte man nun die Rechten knacken. Wer ist unsere Klasse? Der deutsche Rentner oder die polnische Pflegekraft, die ihn für Hungerlohn und weitgehend rechtlos betreut? Wer ist denn nun unsere Klasse? Okay, ja, ist ein bisschen schwierig, aber nehmen wir ein anderes Kriterium. Die einen profitieren vom Kapitalismus und die anderen profitieren nicht vom Kapitalismus und dann können wir, haben wir doch eine ganz klare Klassentrennung da. Wer profitiert vom Kapitalismus? Der Daimler-Arbeiter oder die Textilarbeiterin in Bangladesch, die für seine T-Shirts schuftet? So ganz eindeutig ist das nicht mit dem Profitieren vom Kapitalismus. Okay, aber jetzt haben wir es, nämlich der Besitz von Produktionsmitteln. Die einen besitzen Produktionsmittel und die anderen besitzen keine Produktionsmittel. Und damit ist doch, können wir doch ganz klar die Klassenstruktur definieren. Der Top-Manager mit befristetem Vertrag oder der prekäre Subunternehmer, der sein eigenes Auto nutzt. Dann hätten wir dann anhand dieses Kriteriums den reichen Top-Manager Proletarier und den armen Subunternehmer Kapitalisten. Also irgendwie kommt man nicht so richtig weiter mit diesem Begriff. Der Begriff Klassengesellschaft, ich lehne ihn nicht ab, man kann ihn verwenden, denn er beschreibt auch schlimme Zustände und er beschreibt oben und unten reich und arm und so weiter. Das ist wichtig, aber er ist für die Analyse der Gesellschaft, von der wir alle abhängen, nur unzureichend. Wohingegen der erklärt weder die systemische Herrschaft noch die der Klassen. Wohingegen der Begriff der wahren Gesellschaft in der Lage ist, die basale Struktur und die Krisenanfälligkeit dieser Gesellschaft zu erklären. Und deswegen plädiere ich dafür, auf der analytischen Ebene zu sagen, wir leben in einer wahren Gesellschaft oder wahren produzierenden Gesellschaft. Wir sind alle wahren Eigentümerinnen und unser Leben hängt davon ab, ob wir unsere Waren verkaufen können. Und das hat ganz viel mit der globalen autoritären Welle zu tun, der wir ausgesetzt sind und die immer bedrohlicher wird. Wir haben weltweit die Reaktion von Massen von Menschen auf die Krise dieses Systems, eine rassistische, sexistische, antisemitische, nationalistische Reaktion. Das sind meistensfalls nicht mehr die alten faschistischen Parteien von früher, aber es gibt sehr viele Überschneidungen. Es gibt dieses wahnhafte Weltbild, das immer mehr Menschen Besitz ergreift, dieses hohe und wachsende Gewaltpotenzial. Es gibt diese klare Einstellung gegen Humanität und Menschenrechte. Also Humanität und Menschenrechte, das waren bei der NSDAP Schimpfworte. Es gibt die Vorstellung von, es gibt das gute Volk und dann gibt es die bösen Volksfeinde. Und es gibt den ganz engen Zusammenhang von Fans und Führern. Und die Führer sind ja nie das größte Problem. Das größte Problem sind die Fans, die diese Führer brauchen. Ohne Fans gäbe es die Führer nicht. Und das alles hat eine Massenbasis. Und dass das eine Massenbasis hat, fällt nicht vom Himmel, sondern hat etwas zu tun mit der Struktur der wahren produzierenden Gesellschaft. Ja, und wenn die FPÖ plakatiert, euer Wille geschehe, dann ist es ja nun leider nicht falsch. Viele wollen das. Neos, wirtschaftsliberal, weist darauf hin, dass ein Exit fast 700.000 Arbeitsplätze gefährden würde. Und ich denke, das ist eine realistische Zahl. Gleichzeitig wollen 62% der FPÖ-Wählenden den Exit. Das sind aber genau die Leute, die sagen, Arbeit, Arbeit, unsere Arbeitsplätze und so weiter. Also da ist schon, selbst in der Rationalität, in der Binnenrationalität dieses Systems, wird es irgendwie irre. Ja. Also Festung Österreich wollen wir haben. Und was das bedeuten würde, auch für ihre eigenen Arbeitsplätze, das gerät zunehmend in den Hintergrund. In Deutschland machen Unternehmerverbände ganze Anzeigenkampagnen und betteln praktisch die Leute an, bitte wählt nicht AfD. Sie warnen vor den wirtschaftlichen Folgen, wenn die AfD stärker wird. Ökonomen warnen, die Arbeiter, eure Jobs sind in Gefahr, wenn die AfD sich durchsetzt. Das ist eine Untersuchung, jetzt eine ganz neue Untersuchung der Gewerkschaft Verdi, die die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen jetzt mal unter die Lupe genommen hat. Und man sieht hier, dass der Anteil von AfD-Wählenden unter Gewerkschafterinnen, und da kann man davon ausgehen, dass das noch die etwas bewussteren Teile der Arbeiter sind, unter Gewerkschafterinnen deutlich höher ist als in der Gesamtbevölkerung. Prozent der AfD-Wählenden schätzen ihre wirtschaftliche Lage als schlecht ein. Das ist ziemlich subjektiv, weil das Haushaltsabkommen der AfD-Wählerinnen differiert nicht wesentlich von dem der Gesamtbevölkerung. Das wichtigste Thema bei der Wahlentscheidung für alle in Sachsen und Thüringen war mit Abstand die Zuwanderung. Und Ukraine und Russland oder wirtschaftliche Entwicklung, soziale Sicherheit, das war gar nicht so wichtig. Das Wichtigste war die Zuwanderung. Kommt dann Verdi zu dem Schluss, AfD wird von Menschen gewählt, die ihre wirtschaftliche Lage schlecht einschätzen. Aber das ist eine subjektive Einschätzung. Objektiv gibt es keinen Zusammenhang zwischen durchschnittlichem Haushaltseinkommen und Wahlverhalten für die AfD. Migration bleibt Kernthema der Wählerinnen. Dieser Zwang, unsere Arbeitskraft verkaufen zu müssen, setzt uns in permanente Konkurrenz untereinander. Das fängt beim Vorstellungsgespräch an. Kriegst du den Job oder ich? Das geht beim Arbeitsplatz weiter. Da ist der Arbeitsplatz, ich will ihn haben, und da ist jetzt in Anführungszeichen der Türke. Na, wenn der Türke weg ist, steigen auch meine Chancen auf den Arbeitsplatz. Das ist vollkommen klar. Sozialsysteme, die oder wir? Sollen sie wegbleiben, sollen nicht einwandern in unsere Sozialsysteme? Wir sind Konkurrenten der Wareneigentümer. Die sollen wegbleiben. Standort. Soll der Betrieb in Österreich bleiben oder irgendwo nach Osteuropa verlagert werden? Nein, bei uns. Nicht bei denen. Konkurrenz der Wareneigentümerinnen, Konkurrenz derer, die darauf angewiesen sind, ihre Ware Arbeitskraft verkaufen zu können. Und dieser Zwang, unsere Arbeitskraft verkaufen zu müssen, ist eine beständige Brutstätte des Autoritarismus und in Krisenzeiten wird das ganz besonders deutlich. Arbeitsplätze, Konkurrenz, ja nur für Deutschland, nur für Deutsche, nur für Österreicher, sollen sie wegbleiben, dann geht es uns besser. Das Problem Migration, Flüchtende, sollen sie doch lieber, ich lese nicht vor, was hier steht, viele sagen es, viele denken es und schämen sich vielleicht noch ein bisschen, aber das ist Praxis, ja, das sollen sie doch lieber, die sollen wegbleiben, die sollen wegbleiben und nicht uns Konkurrenz machen. Klima, ja, ich will meinen Arbeitsplatz und mein Auto behalten und deswegen gibt es überhaupt keine Klimakrise und die eigentlichen Bösewichter sind die Ökos. Die machen die Krise und die wollen mir an mein Auto, an meinen Arbeitsplatz. Hass auf die Ökos. Arbeitskraft verkaufen müssen. Krieg. Ist doch mir egal, was der Putin mit der Ukraine macht. Hauptsache ich habe meinen Arbeitsplatz und mir geht's gut und alles andere interessiert mich nicht. Antisemitismus, ja, da oben die wenigen, gierigen, Schuldigen, die die Fäden ziehen, die sind an allem schuld und wir sind die Betrogenen, ehrlich Arbeitenden. Eine Brutstätte des Autoritarismus. Patriarchat, der Arbeitsmann sieht durch den Feminismus seine Stellung gefährdet. Er, der Mann als der Familienernährer, ist bedroht und da sind die Feministinnen dran schuld. Der Zwang, die Arbeitskraft verkaufen zu müssen, ist eine beständige Brutstätte des Autoritarismus. Man kann dieses Prinzip des Wirtschaftens, von dem wir alle abhängen, oben und unten, auch mit Ellenbogen-Egoismus beschreiben. Und damit wird klar, dass dieser neue Autoritarismus, diese neue globale Welle, nicht irgendwie vom Himmel fällt, sondern aus der Logik des Kapitalismus sich entwickelt, zwangsläufig aus der Logik des Kapitalismus sich entwickelt. Dieser Autoritarismus löst keine Probleme, ganz im Gegenteil, er verschärft weltweit weiter die Krisen und ist, und das muss uns klar sein, auf der Basis dieser Wirtschaft nicht zu überwinden. Wenn diese Wirtschaft weiter so läuft, dann werden wir nie zu einer Welt kommen ohne FPÖ, ohne AfD, ohne Trump. Vollkommen unvorstellbar. Weil genau aus der Logik dieser Wirtschaft entsteht das. Problem. Ohne Ausstieg aus der Falle Kapital und Arbeitsplatz werden wir keine Welt ohne Krise, Faschismus und Krieg erreichen können. Das ist die knallharte Wahrheit, der man sich stellen muss, und das verdeutlicht auch die Größe des Problems. Die Größe des Problems. Ich komme dann auch noch im letzten Teil zu ein paar Vorschlägen für ein paar Antworten. Aber zunächst nochmal der dritte Punkt, warum scheiterte der Leninismus? Und das ist auch sehr wichtig, nochmal das zu beurteilen, zu verstehen, weil wenn wir heute Kapitalismuskritik machen und uns Wege überlegen, wie man aus diesem Kapitalismus rauskommen will und kann, dann müssen wir natürlich auch die Geschichte des Antikapitalismus betrachten, und da ist ja auch schon viel gelaufen und da ist vieles auch außerordentlich problematisch gewesen. Und dem müssen wir uns auch stellen. Die allgemeine Antwort ist, der Leninismus ist gescheitert, weil zwei Dinge nicht verstanden waren. Nämlich zum einen war der Kapitalismus nicht wirklich verstanden, obwohl er den Anspruch hatte, den Kapitalismus zu verstehen und zu überwinden. Und was schon überhaupt nicht verstanden war, war das Patriarchat. Also unverstandener Kapitalismus, unverstandenes Patriarchat waren ganz allgemein der Grund für das Scheitern des Leninismus. Was ist links? Was ist eigentlich links? Dieses Zitat, viele kennen es, ist eigentlich bis heute noch die klappeste und gültigste Zusammenfassung dessen, was eigentlich menschliche Emanzipation sei. Nämlich alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Ja, das ist Karl Marx, man weiß es. Karl Marx hatte viele auch kluge Gedanken, die auch heute in der Krise sehr wichtig sind, sich daran zu entsinnen, und meistens übrigens die heute wichtigsten Gedanken von Karl Marx kennen die wenigsten Marxistinnen und die wenigsten Anti-Marxistinnen eigentlich. Also Karl Marx hat nicht wenig kluge Gedanken, die uns gerade heute helfen in der Krise. Aber Karl Marx hat auch Problematisches in die Welt gesetzt. Es gibt überhaupt keinen Grund, ihn zum Säulenheiligen zu machen, und in großen Teilen der Welt wurde er zum Säulenheiligen gemacht, und unter manchen, ja, die sich links verorten, gilt er bis heute als einer von mehreren Säulenheiligen. Zu den problematischen Dingen, die Marx auch vertreten hat, gehört die Diktatur des Proletariats. Er hat das nicht erfunden, das haben andere vor ihm kreiert, diesen Begriff, aber er hat ihn aufgegriffen. Und nun muss man natürlich auch sagen, also wer Mitte des 19. Jahrhunderts von Diktatur redet, der kennt natürlich nicht den Faschismus, der kennt nicht den Nationalsozialismus, kennt nicht Stalinismus. Was man kennt, sind die Diktatoren im Römischen Reich, den Bonapartismus, Napoleon und so weiter. Aber auch damals war der Begriff schon problematisch, also Zitat Marx, zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andere. Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats. Marx persönlich hat außerordentlich autoritär dieses Prinzip der Diktatur des Proletariats in der Internationalen Arbeiterassoziation, also in der ersten Internationalen Arbeiterassoziation, durchgesetzt. Da gab es nämlich heftige Auseinandersetzungen darum, ob man sich auf diesen Begriff Diktatur des Proletariats festlegen soll. Er hat mit harten Bandagen dafür gekämpft, dass das durchgesetzt wird, und die Gegnerinnen waren damals die Anarchisten, oder man muss eigentlich von Gegnern sagen, weil Frauen damals kaum eine Rolle gespielt haben. Also die Gegner, die waren die Anarchisten. Marx hat dafür gesorgt, dass die Anarchisten rausfliegen aus der Internationalen Arbeiterassoziation. Und der führende Kopf der Anarchisten damals war Michail Bakunin, Zitat, in der Auseinandersetzung mit Marx: Die internationale Embryo der zukünftigen menschlichen Gesellschaft ist gehalten, jedes Prinzip, das nach Autorität und Diktatur strebt, aus ihrem Innern auszuschließen. von Anfang an diese Konflikte. Und der Bakunin ist auch kein Säulenheiliger, aber an dem Punkt hatte er Recht gegen Marx. Und das verselbstständigt sich immer mehr und nimmt immer problematischere Dimensionen an. Lenin dann, es kommen jetzt einige Zitate von zentralen Werken von Lenin, die manche auch heute wieder in Lesekreisen lesen und tatsächlich glauben, dass man daraus was lernen könnte für die heutige Zeit. Staat und Revolution, übrigens im April 17 erschienen und ab Oktober 17, da stehen auch ein paar ganz nette Passagen drin, und ab Oktober 17 radiert er systematisch alles das, was gut ist in Staat und Revolution weg. Aber das nur nebenbei. Also, Lenin, Zitat, die Lehre vom Klassenkampf führt notwendig zur Anerkennung der politischen Herrschaft des Proletariats, seiner Diktatur. Das heißt, einer mit niemand geteilten und sich unmittelbar auf die bewaffnete Gewalt der Massen stützende Macht. Mit niemand geteilt und unmittelbar auf die bewaffnete Gewalt stützen. Das war nicht nur so dahergeredet, das hatte schon ganz schnell außerordentlich blutige Konsequenzen. Im März 21 ist also die Oktoberrevolution dann Ende 17 und dann im März 21 schon gibt es den Kronstädter Matrosenaufstand. Kronstadt ist eine Insel vor St. Petersburg. Und da, das war eine wichtige Station, revolutionärer Matrosen. Das waren alles Unterstützer der Oktoberrevolution. Die waren nicht in Lenins Partei, am Anfang waren mehrere Parteien daran beteiligt. Aber die haben zunehmend ein Problem gekriegt mit der zunehmenden Diktatur der Partei und der Parteiführung um Lenin. Es waren alles Revolutionäre. Und die haben nun sich dagegen gewehrt, die Kronstädter Matrosen, und die Losung war, alle Macht den Reden, keine Macht der Partei. Also Sowjetunion heißt ja die Räterepublik, die Räteunion. Es gab die Räte und dann gab es die Partei. Und die haben gesagt, alle Macht in Reden, keine Macht der Partei. Dieser Kronstädter Matrosenaufstand wurde blutigst niedergeschlagen von Lenin. Der unmittelbare Militärbefehlshaber war Trotzki. Tausende von Toten. Im Anschluss an die Niederschlagung dieses Aufstandes von Revolutionären gegen die Parteiführung wurden dann die ersten Gulags eingerichtet. Das ist keine Erfindung von Stalin, das kommt schon bei Lenin. Der erste Gulag wurde eingerichtet auf der Halbinsel Kola, das ist im Norden östlich von Finnland. Und es wurde in der Partei, in der lenischen Partei, das Prinzip der Verbot der Fraktionsbildung durchgesetzt. Fraktionsbildung heißt de facto, dass sich in der Partei niemand irgendwie vernetzen und zusammenschließen darf, der andere Meinungen, andere Analysen hat als die Parteiführung. Und das wurde brutal durchgesetzt. Gesäubert die Partei. Wer nicht gegen die Parteilinie verstößt, der wird hinausgesäubert. Alles unter Lenin schon, nicht erst unter Stalin. Das ist ein Plakat aus dem jungen revolutionären Russland von 1920. Genosse, Lenin säubert die Welt von Unrat. Wir sehen hier also, wie Lenin den Erdball säubert von Kapitalisten, Pfaffen, Adligen und so weiter. Also Menschen sind Unrat. Man muss die Welt vom Unrat säubern. Die Dynamik geht weiter bei Stalin. Zitat Stalin. Die Führung durch die Partei ist das Wesentliche an der Diktatur des Proletariats, wenn man eine einigermaßen feste und vollständige Diktatur im Auge hat. Die Führung durch die Partei ist das Wesentliche an der Diktatur des Proletariats. Das ist natürlich noch ein Schritt weiter. Walter Stalin, nachdem die Partei, das ist ein Rückblick auf die Entwicklung, Stalin schreibt dann rückblickend zu, gibt die Linie vor, wie die Geschichte der KPdSU verlaufen ist in seiner Zeit und wie man das zu bewerten hat. Nachdem die Partei die Volksfeinde vernichtet und die Partei und Sowjetorganisationen von entarteten Elementen gesäubert hatte, wurde sie noch einheitlicher in ihrer politischen und organisatorischen Arbeit, schloss sich noch fester um ihr zentrales Komitee zusammen. Volksfeinde vernichtet, entartete Elemente säubern, noch einheitlich. Das Prinzip der Diktatur des Proletariats hat natürlich auch in der DDR gewollt. Und da hat jemand die Verhältnisse in der DDR ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Zitat: Ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf, erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution. Wird zum Scheinleben, in der die Bürokratie allein das tätige Element bleibt. Das öffentliche Leben schläft allmählich ein. Einige Dutzend Parteiführer dirigieren und regieren und eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit zu Versammlungen aufgeboten, um den Reden der Führer Beifall zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen. Eine ziemlich gute, treffende Beschreibung der Zustände in der DDR. Weiß jemand, von wem dieses Zitat ist? Das ist Rosa Luxemburg, 1918. In der Auseinandersetzung mit Lenin. Also Rosa Luxemburg, wir wissen ja, sie hatte leider nicht mehr lange zu leben und es wird ewig Spekulationen bleiben, wie sich das weiterentwickelt hat. Sie hat natürlich damals auch noch die Oktoberrevolution unterstützt, aber sie hat zunehmend Probleme gekriegt. Hat sich zunehmend mit Lenin auseinandergesetzt und gesagt, also mein Lieber, wie du das machst, das muss schiefgehen. Das muss schiefgehen. Also, das konnte man schon riechen, wohin das geht. Und das haben viele auch gesagt und nicht nur Rosa Luxemburg. Das Leninische Parteikonzept ist im Grunde geschrieben 1902, also noch lange vor der Revolution, in diesem Buch Was tun? Brennende Fragen unserer Bewegung. Und da beschreibt er nun, was die Aufgabe der Partei, also seiner Partei, sein soll. Unsere Aufgabe besteht darin, die Arbeiterbewegung von dem spontanen Streben, sich unter die Fittiche der Bourgeoisie zu begeben, abzubringen und sie unter die Fittiche der revolutionären Sozialdemokratie zu bringen. Die Stirn an dem Begriff Sozialdemokratie, 1902 nennt auch Lenin seine Partei, das ist die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, das, was wir dann heute kennen, also diese klare Trennung vom Namen her zwischen kommunistischen und sozialdemokratischen, das kommt erst nach 1918, nach 1919. Also, wir müssen die Arbeiterbewegung unter die Fittiche unserer Partei bekommen. Dieses Buch Was tun, diese Leninische Parteikonzeption, das ist die eigentliche Geburtsurkunde der Sowjetunion. Und es ist die Todesurkunde der Sowjetunion zugleich. So etwas konnte nur schiefgehen. Die Sowjetunion starb 1902. Es lag an diesem Konzept. Weiter Lenin. Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Sie ist in sich geschlossen und harmonisch. Sie gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung. Lehre, allmächtig, geschlossen, harmonisch, einheitliche Weltanschauung. Das kennen wir doch. Das ist ein religiöser Wahrheitsanspruch. Das ist Religion. Das ist Religion. Marx beginnt mit der Kritik der Religion. Die Kritik der Religion ist der Anfang aller Kritik und Lenin, der sich als den größten Marxisten überhaupt bezeichnet, endet mit einem religiösen Weltbild. Die Lehre ist allmächtig, weil sie wahr ist. Und wir blicken das und wir sind zur Führung gerufen, weil wir das ja wissen. diese Identitätsschriften der Weltanschauung, dieses Wissen, was wahr ist und was unwahr ist, das Gute gegen das Böse repräsentieren, Angst, Abgrenzung, Hass gegen die Abweicher, Ketzer, daraus resultiert der Führungsanspruch. Und das sind genau die Parallelen zur Kirche. Genau die Parallelen. Wir wissen, was wahr und unwahr ist. Wir vertreten das Gute gegen das Böse. Und die Schlimmsten sind die in den eigenen Reihen, die es mal besser gewusst haben und die dann anfangen zu zweifeln. Das sind bei der Kirche die Ketzer, die verbannt werden müssen. Und das sind im Leninismus, Stalinismus, die Parteifeinde, die Abweichler, die man sich nur so erklären kann, die haben es ja mal alles gewusst und auf einmal reden sie dagegen gegen die Parteilinie, also sind es Parteifeinde und die müssen mindestens im Gulag verschwinden oder gleich erschossen werden. Die Parallelen springen ins Auge. Übrigens auch, das gehört auch dazu, der Chef stirbt im Amt. Auch das ist eine Parallele. Hendrik Wallert hat eine verdienstvolle Aufgabe erledigt, indem er bewältigt, indem er mal ganz viele Stimmen von Linken, Kommunistinnen, Sozialistinnen, Anarchistinnen vor 1917, 18 zusammengetragen hat, die damals schon gewarnt haben vor diesem leninschen Weg. Und das war bei weitem nicht nur die Rosa Luxemburg. Bei weitem nicht nur. Viele haben das gerochen, haben gesagt, das muss schief gehen. Hendrik Wallert, Staat oder Revolution, Aspekte, Probleme linker Bolschewismuskritik, bei Edition Assemblage, immerhin, einige Jahre alt, immerhin gibt es mittlerweile bei Edition Assemblage 70 Seiten frei zu lesen schon. Sehr interessant. Von Lenin lernen heißt verlieren lernen. Von Lenin lernen heißt verlieren lernen. Und zwar blutig und schlimm verlieren lernen. Und dieser Zusammenbruch des sogenannten Realsozialismus lastet bis heute wie Bleiern immer noch auf der Suche nach Alternativen zum Kapitalismus. Aber wir müssen DDR wieder haben. Wir hatten dann in den 70er, 80er Jahren, ich war auch dabei, im Grunde genommen eine Wiederholung des Gescheiterten mit diesen K-Gruppen, die dann überall entstanden sind. Das war im Grunde genommen ja der Abklatsch der revolutionären Parolen der KPD, die damals schon gescheitert ist. Also einiges, die ja wieder mit Imperialismus und Reaktion, es lebe die proletarische Weltrevolution, Arbeiter liest deine Zeitung, Roter Morgen, Proletarier aller Länder, unterdrückte Völker, vereinigt euch, Marx, Engels, Lenin, Stalin, heraus zur Arbeiteroffensive, 1. Mai, Lenin, Mao, revolutionäre Kämpfe, vereinigt euch im revolutionären Klassenkampf gegen den Kapitalismus und seine Handlanger. Das haben nicht wenige Leute, also ich kann das von Westdeutschland sagen, waren im Laufe der Zeit ungefähr 100.000 Menschen sind durch diese K-Gruppen gegangen und ungefähr 200.000 Menschen durch die DKP gegangen. Ich war in der DKP, die DKP hat immer gemeint, sie sei was völlig anderes als die K-Gruppen. Ich habe das auch mal gedacht, aber im Grunde war das dieselbe. Ist das genau dieselbe Denke? Das wurde mir aber erst später klar. Also es waren in der alten BRD ungefähr 300.000 Menschen, die durch diese Parteien gegangen sind. Viele sind relativ schnell wieder rausgegangen, sind auch, ja, auch kaputt gegangen, auch psychisch kaputt gegangen zum Teil. Also das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon eine Hausnummer, was da passiert ist. Und all unsere Rufe nach Revolution und Klassenkampf und so weiter waren, naja, rückblickend betrachtet, naja, sag mal, von mäßigem Erfolg gekrönt. Und heute erleben wir seit einigen wenigen Jahren den Abklatsch vom Abklatsch. Mit diesen neuen sogenannten roten Gruppen, wo es überhaupt gar keinen einzigen neuen Gedanken gibt, sondern nur das schon mehrmals Gescheiterte wiederholt wird. Also das Volk muss leben, die Bourgeoisie muss sterben, Ernst Thälmann, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Young Struggle. Lieber Genosse Lenin, herzlichen Glückwunsch zum 150. Geburtstag. Klassenkampf, Aufstand, Revolution. Für mich ist das alles Déjà-vu. Das ist alles Déjà-vu. Das ist der Abklatsch vom Abklatsch. Aufgenommen im Mai in Wien. Im Mai in Wien, ja. Revolutionär, kommunistisch, international. Genau mit diesem Plakat. Lenin, der Genosse Lenin säubert die Welt von Unrat. Und genau das muss stattfinden, damit die Arbeiterklasse siegen kann. Es gibt auch einen linken Autoritarismus. Und der wächst im Moment. Und wenn wir aus der Geschichte der Linken lernen wollen, dann müssen wir das auch so thematisieren und uns auch dagegen ganz klar stellen. Und wenn wir diesen Wahrheitsanspruch und diesen Führungsanspruch und diese Gewaltlegitimation nochmal betrachten und zusammendenken, dann kommt uns das irgendwie ziemlich bekannt vor. Das ist Papierstaat. Genau das ist Papierstaat. Ich weiß, was wahr ist, und deswegen habe ich den Führungsanspruch und den kann ich mit Gewalt durchsetzen. Deswegen ist das alles auch extrem patriarchal. Und während man im Leninismus wenigstens noch irgendwie eine Vorstellung, wenn auch eine problematische, verkürzte Vorstellung vom Kapitalismus hatte, hatte man vom Patriarchat schon überhaupt noch nicht mal vom Wort her eine Vorstellung. Das war natürlich alles und waren auch in den 70er Jahren und sind auch heute noch außerordentlich patriarchale Strukturen. Ich kann das nur andeuten. Zum patriarchalen Aspekt wäre noch viel mehr zu sagen, aber ich darf ja nur 90 Minuten reden, hat man mir gesagt. Ganz wichtig, einer dieser Sticker, die hier liegt und mit dem man Wien gerne noch schöner machen kann, das euch mitnehmen, ist ganz wichtig. Der Weg in die befreite Gesellschaft führt nicht durch das autoritäre Kollektiv. Das müsste zumindest gelernt worden sein. So. Und wie kommen wir denn nun raus aus dem ganzen Schlamassel? Also ich habe nun auch nicht die Patentlösung, aber ich denke schon, ich will einige Vorschläge machen, von denen ich denke, wie das ungefähr in die Richtung gehen müsste, wie wir sozusagen rauskommen und wie wir lernen können, auch aus dem, was gescheitert ist, schon an Antifaschismus und an Versuchen, den Kapitalismus zu überwinden. Was wären heute antifaschistische Essentials? Also erstens und ganz wichtig, Humanität hochhalten. Auch wenn einem der Wind ins Gesicht bläst, ja, und wenn immer mehr menschenfeindliche Stimmungen auftreten. Und ich nehme mit großem Unbehagen wahr, dass unter wachsenden Teilen der Linken man gar nicht mehr so richtig über Migration und Flüchtlinge reden will, weil man das Gefühl hat, da haben wir sowieso verloren und so weiter. Dann rede man lieber über Mieten und Löhne, nichts dagegen, über Mieten und Löhne zu reden. Aber über das Thema reden wir eigentlich lieber nicht. Absolut nicht, das geht nicht, absolut nicht. Humanität hochhalten und da gibt es auch keinen Arbeiterbonus. Da gibt es keinen Arbeiterbonus. Man kann auch ohne Uni-Abschluss kapieren, dass Ausländer raus und tausende Millionen ertrinken, dass menschenfeindlich ist. Punkt. Da gibt es keinen Bonus für irgendjemand. Und das muss man hochhalten. Antifa heißt Haltung zeigen. Heißt Haltung zeigen. Nicht nur auf Demos. Demos sind total wichtig, ganz wichtig, aber auch im Alltag. Im Alltag. In der Familie, in der Straßenbahn, am Arbeitsplatz, in der Uni. Und das im Alltag Haltung zeigen ist oft noch schwieriger als auf Demos. Ganz wichtig, ganz schwer, Riesenherausforderung für jede und jeden. Aber es kann nur so funktionieren. Wo irgendwo Menschenfeindliches geredet wird, dagegenhalten. Zweitens, das Ausmaß der Gefahr erkennen. Das wirkliche Ausmaß der Gefahr erkennen. Nun gibt es da die KPÖ und dazu könnt ihr viel mehr sagen als ich und bin auch gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich gebe nur mit, jetzt in Deutschland, unter einigen Linken gibt es seit einiger Zeit so eine Art KPÖ-Hype, sage ich mal. Ich will, damit man mich richtig versteht, ich finde es toll, wenn da Leute eine vernünftige sozialdemokratische Politik machen. Das ist wirklich gut, ja, und daran fehlt es. Und ich finde es auch toll, wenn Leute dann ihre Politikergehälter zum großen Teil abgeben für soziale Projekte, finde ich super. Und natürlich ist es wesentlich besser, Leute wählen KPÖ als FPÖ, das ist klar. Nur habe ich das Gefühl, so notwendig das ist und gut das ist, habe ich das Gefühl, da wird oft zu viel hineininterpretiert. Also hier ein Text aus Jacobin vom März. Da heißt es also nun, der Erfolg der KPÖ in Salzburg beweise, dass man den Unmut der Bevölkerung und das Ressentiment gar nicht, dass man das verhindern kann. Dass man das Ressentiment der Bevölkerung in eine solidarische Richtung lenken kann, wenn Parteien die Sorgen der Menschen ansprechen und dabei glaubwürdig erweisen. Also wenn man soziale Themen behandelt. Rosa Luxemburg Stiftung im Mai schreiben zwei Aktivistinnen KPÖ, das beste Mittel gegen rechts, warum die KPÖ alles anders macht. Und wenn man das dann genau liest, dann erscheinen da Sätze wie dieser. Wir müssen den moralischen Reflex überwinden, für alles Gute und gegen alles Schlechte in der Welt gleichzeitig stehen zu wollen. Und der FPÖ schon gar nicht den Gefallen tun, uns an ihr abzuarbeiten. Und schon gar nicht können wir ihr über ihr Lieblingsthema Migration zu reden. Das heißt, wir reden noch über Wohnungen und Löhne und über sonst nichts mehr. Ein Macker kann aber auch in einer bezahlbaren Wohnung seine Frau verbrechen. Ich bin für bezahlbare Wohnungen. Aber ist damit wirklich das Problem gelöst? Ist damit wirklich das Ressortiment dauerhaft zurückgedrängt? Bezahlbare Wohnungen, höhere Mindestlohn, mehr Kindergartenplätze sind absolut notwendig. Und da brauche ich auch überhaupt keine theoretische Begründung dafür. Überhaupt keine. Das ist absolut notwendig und dafür muss man kämpfen. Aber das geht auch alles in Kombination mit nur für Deutsche, nur für Österreicher. Das geht auch so. Oder mit Flüchtlingen raus. Das geht auch so. In Stuttgart waren vor einiger Zeit Kommunalwahlen und da plakatiert nun ein AfDler, der dann auch im Gemeinderat gewählt wurde, hier schnellere Migration schafft Wohnraum. Die sollen doch alle verschwinden, dann haben wir mehr Wohnraum. Das geht auch mit Flüchtlingen raus. Le Pen hat schon den letzten Wahlkampf in Frankreich ziemlich Stimmen gemacht mit Forderungen wie Ausbau von Sozialprogrammen, Rente mit 60, 35 Stunden Woche, stärkerer Kündigungsschutz, Kaufkraftprämie für Ärmere und so weiter. Und Flüchtlinge raus. Das geht auch. Also das Ausmaß der Gefahr erkennen, das heißt natürlich absolut nicht, dass wir uns nicht viel mehr über soziale und soziale Fragen kümmern müssen und dafür kämpfen müssen, aber das heißt nicht, dass wenn die Leute einfach eine bezahlbare Wohnung haben und höhere Löhne, dass damit das Ressentiment gelöst wird. Drittens, ganz entscheidend, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern, wie wir vielleicht nach vorne auch rauskommen können. Ein ganz klares Nein zum Weiter-so. Wir müssen sozusagen den Rechten den Spruch wegnehmen, dass es nicht mehr so weitergehen kann. Wir sind diejenigen, die sagen, es kann nicht mehr so weitergehen, es muss nicht mehr so weitergehen. Es darf nicht mehr so weitergehen. Diese Grafik hier beschreibt, zeigt den weltweiten Anstieg der Treibhausgasemissionen von 1960 bis 2020. Das geht kontinuierlich aufwärts. Und die einzelnen Punkte, die markieren die großen internationalen Klimaschutzkonferenzen. Dass immer riesengroße Konferenzen, Beschlüsse gab, große Meldungen in der Presse, in den Medien, hurra, wir haben jetzt ganz tolle Sachen und alles wird gut. Das ist das Ergebnis von einem halben Jahrhundert Nachhaltigkeitsdiskurs. Der Nachhaltigkeitsdiskurs ist eine ziemlich alte Nummer. Und das liegt nicht daran, dass das Problem nicht erkannt worden sei. Spätestens seit dem Bericht des Club of Rome 1972 über die Grenzen des Wachstums ist es auch im öffentlichen Diskurs. Das Problem ist erkannt, man will auch was dagegen machen, aber es funktioniert nicht, trotz aller Pläne. Liegt das daran, dass die AkteurInnen alle bösartig sind? Das ist eine zu einfache Erklärung. Das hat ganz offensichtlich systemische Ursachen. Eine Wirtschaft, die immer nur wachsen muss und sofort in die Krise kommt, wenn sie nicht wächst, die, in der ist im Prinzip von ihrer Logik her die Zerstörung des Planeten angelegt. Wir müssen völlig anders wirtschaften. Die Frage steht wirklich, diese Wirtschaftsweise bringt die autoritäre Krise hervor und sie bringt die Klimakrise hervor und sie bringt noch viel mehr hervor und wir müssen grundsätzlich anders wirtschaften. Es darf nicht mehr so weitergehen. Und das muss man nicht nur in kleinen Zirkeln sagen, sondern das muss in der Öffentlichkeit, das muss ganz stark Bestandteil der Kämpfe werden. So geht es nicht anders. Wir müssen völlig anders wirtschaften. Wir müssen das Prinzip des Wirtschaftens, von dem wir alle abhängen, angreifen. Wir müssen das Leben anders sichern. Und dann müssen wir uns zuerst einmal einer Wahrheit stellen, die ist besonders herb, weil wir das von Kindesbeinen an lernen müssen. Wir müssen Geld erwerben, um damit leben zu können. Das scheint uns als so ein Naturgesetz, wie soll es denn anders sein? Das hat erstens in der Menschheitsgeschichte in allerletzter Zeit noch überhaupt nicht gegolten. Das gilt zweitens bis heute für große Teile der Menschheit immer noch nicht. Und es gilt für wachsende Teile der Bevölkerung in den reicheren Ländern immer weniger, dieses Prinzip vom Gelderwerb leben. Dieses Prinzip hat tendenziell keine Zukunft mehr. Das kann man an vielen Beispielen erläutern. In der Digitalisierung, wir haben seit Ende der 70er haben wir diese mikroelektronische Produktivkraftrevolution, seit Jahrzehnten werden die Roboter und die Computer immer besser und wir könnten, wenn wir vernünftig wirtschaften würden, mit viel weniger menschlicher Arbeit schon viel mehr Güter produzieren, die wir zum Leben brauchen. Ich sage ganz bewusst Güter und nicht Waren. Güter meine ich den stofflichen Reichtum, den wir brauchen. Wohnung, Kleidung, Bildung und so weiter. Wohnen. Wohnen ist für zunehmend mehr Menschen nicht finanzierbar. Nicht mehr finanzierbar. Mieten und Eigentumswohnungspreise steigen in die Höhe. Nun gibt es die Erklärung, da sind die gierigen Vermieterinnen dran schuld. Wer das meint, das sei der Grund, der muss erklären, warum die Vermieterinnen vor 10 Jahren noch nicht so gierig waren. Also das hat auch tiefer liegende systemische Ursachen. Es gibt den Begriff Betongeld, also der Immobiliensektor gilt als Betongeld. Kapital sucht ja immer möglichst sichere Anlagesphären und der Immobiliensektor ist einfach relativ eine sichere Anlage. Und weil in der Krise ganz viel Kapital möglichst sichere Anlage sucht, deswegen fließt unheimlich viel Kapital in den Immobiliensektor und deswegen schießen die Grundstückspreise in die Höhe und deswegen sind die Mieten und die Wohnungen so teuer. Und es gibt, ich kann das von Deutschland sagen, immer mehr sogar überdurchschnittlich verdienende jüngere Leute, die sich kaum noch ordentlich Wohnungen leisten können. Das stößt in der Systemlogik für immer mehr Menschen an die Grenze, überhaupt ordentlich leben zu können, also seine Wohnung finanzieren zu können. Das Rentensystem erweist sich als zunehmend nicht mehr finanzierbar. Ich kenne seit Jahrzehnten in Deutschland nur die gleiche Diskussion, seit Jahrzehnten immer das Gleiche. Erstens, die Renten sind zu hoch und müssen gekürzt werden. Zweitens, die Rentenbeiträge müssen steigen. Und drittens, das Renteneintrittsalter muss hinausgeschoben werden und muss steigen. Die Argumentation ist immer, ja, die Gesellschaft wird immer älter und immer weniger Junge können doch nicht immer mehr Ältere finanzieren. Das ist übrigens ein Diskurs, der in Österreich ein bisschen zeitversetzt kommt, aber den kriegt ihr genauso. Auch da fängt das an. Ja. Die österreichische Pensionssystem ist ein Stück besser als das deutsche, und das, ich vertrete auch in Deutschland, unterstütze alle Forderungen, die sagen, man soll das österreichische System übernehmen, auch in Deutschland. Nur, das ist auch keine grundsätzliche Lösung, weil dieser demografische Aspekt, der wächst und der Druck wird immer höher. Und in der Logik der Finanzierbarkeit eines gesicherten Lebensalters wird das immer schwieriger. Für immer mehr Menschen ist ein gesicherter Lebensabend über das Prinzip der Finanzierbarkeit nicht mehr zu gewährleisten. Wenn wir unser Leben zunehmend weniger finanzieren können, geben wir dann den Anspruch auf ein gutes Leben auf? Oder denken wir kritisch über das Prinzip der Finanzierbarkeit nach und überlegen uns, wie wir vielleicht unser Leben auf eine ganz andere Grundlage stellen können? Ich plädiere dafür, nicht den Anspruch auf gutes Leben aufzugeben, sondern das Prinzip der Finanzierbarkeit zu hinterfragen. Wachsende Verschuldung. Seit Jahrzehnten werden die Schuldenblasen immer größer, von denen die ganze Weltwirtschaft abhängt. Nicht nur die Kapitalisten, alle hängen davon ab. Als 2008, 2009 gab es schon sehr große Schuldenblasen, aus heutiger Sicht waren sie klein. Dann bricht praktisch über Nacht Lehman Brothers zusammen, ein sehr renommiertes Bankhaus in den USA. Und innerhalb weniger Stunden, wirklich weniger Stunden, vertraut eine Bank der anderen nicht mehr weltweit und das ganze internationale Finanzsystem steht kurz vor dem Zusammenbruch. Damals hat Bush, der noch in der Endzeit seiner Präsidentschaft war, noch was gemacht, was für damalige Zeit unerhört war. 800 Milliarden Dollar kreiert, in der Luft kreiert, also am Computer kreiert, können ja Staaten machen, anders als wir. Aber hat natürlich Folgen, ja, und die Europäer haben auch mit ähnlichen Beträgen nachgezogen, die Chinesen. Und das hat erstmal so weit geklappt, als dieses Bankensystem vom Zusammenbruch gerettet wurde, aber um den Preis immer größer werdender Schuldenblasen. Und es kommen, die Blasen werden immer größer, weil diese Krisen sind nicht vorbei. Dann kommt die Corona-Krise, kommt die nächste Krise. Die Blasen, die ganze Weltwirtschaft hängt von gigantischen, immer größer werdenden Schuldenblasen ab. Und diese Blasen haben zwei unangenehme Eigenschaften. Erstens, wir hängen alle davon ab und zweitens, sie können platzen. Das Prinzip vom Gelderwerbleben und Finanzierbarkeit unseres Lebens wird immer brüchiger, wird immer brüchiger. Und wenn wir dann noch aktiv eingreifen wollen, das müssen wir, und langlebig produzieren und überflüssige Arbeit beenden wollen, dann heißt das natürlich nicht nur weniger Gewinn, sondern auch weniger Lohn. Also wenn VW nur noch 10% der Autos produzieren würde, wie es heute produziert, und das wäre ungefähr eine realistische Zahl, und die auch nicht alle 2 Jahre ein neues Modell und noch mehr PS und noch mehr Schnickschnack nur damit gekauft wird, sondern Autos, die 20, 30 Jahre halten, die reparaturfreundlich sind und so weiter. Wenn das passiert, dann bedeutet es nicht nur weniger Profit, sondern natürlich auch weniger Lohn. Es gibt keinen Klimaschutz ohne radikale Arbeitszeitverkürzung. Das muss uns klar sein und das müssen sowohl die Gewerkschaften sagen, ganz schwer, als auch die Klimaschutzbewegung. Wer versucht, sich vor dieser Wahrheit zu drücken, der wird nicht weiterkommen. Man kann nicht sagen, ich traue bestimmte Dinge, die ich vielleicht kapiert habe, den Leuten nicht zu, dass sie das nicht kapieren. Dann hast du schon verloren. Man muss Dinge dann, die man erkannt hat, auch vertreten. Und dazu gehört, dass beispielsweise VW, Daimler, BASF und Co. ihre Produktion massiv drosseln müssen, und zwar dauerhaft massiv drosseln müssen. Jede Menge Plastik im Meer, immer mehr überflüssige und kaputte, zerstörende Autos und so weiter. Davon hängen Profite ab und Arbeitsplätze. Die Produktion muss dauerhaft massiv gedrosselt werden. Und da ist voller Lohnausgleich völlig illusionär. Und ich sage das als linker Gewerkschafter, der für Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich kämpft. In Auseinandersetzung mit meinen Gewerkschaftskolleginnen auch und sagt, natürlich, wir leben im Hier und Jetzt, das ist schon klar, aber die Vorstellung, dass man die notwendige soziale, ökologische Transformation mit vollem Lohnausgleich hinkriegen können, ist illusionär. Das Lohnsystem selbst steht zur Debatte. Das Lohnsystem selbst steht zur Debatte. Wir müssen völlig anders unser Leben organisieren. Und da gibt es einen absolut spannenden Punkt jetzt. Von oben wird gerade in jüngster Zeit immer mehr gesagt, ihr müsst mehr arbeiten. Ihr müsst mehr arbeiten. Herr Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, hat also im Jahr 23 Schlagzeilen gemacht mit seinem Spruch, wir brauchen mehr Druck auf Arbeit. Und das ist die Antwort von zunehmend mehr Menschen. Zunehmend mehr Menschen haben keinen Bock auf mehr Arbeit. Und das ist eine der erfreulichsten Entwicklungen, die ich in den letzten 20 Jahren mitkriege. Eine der erfreulichsten Entwicklungen, die auch Hoffnung machen, die wirklich Hoffnung machen, wenn man das hingeht. Die Antwort auf die Frage, ich würde so schnell wie möglich in meinen beruflichen Arbeiten aufhören, wenn ich es finanziell nicht mehr nötig hatte, wächst von Jahr zu Jahr mit Ja. Im Jahr 22 haben schon 56% diese Frage mit Ja beantwortet. Immer mehr Menschen leiden unter ihrer Arbeit und wollen raus aus der Mühle, zweifeln auch am Sinn ihrer Arbeit. Wir brauchen nicht mehr Bock auf Arbeit. Wir arbeiten viel zu viel. Wir arbeiten viel zu viel und wir tun viel zu wenig. Also von wegen mehr Bock auf Arbeit und dann sind wir beim Punkt soziale Kämpfe. Wir brauchen radikale Arbeitszeitverkürzung für die 4-Tage-Woche. Wir brauchen Kämpfe um die 3-Tage-Woche, um die 2-Tage-Woche. Wir haben gar keine Zeit für die Bullshit-Arbeit. Wir haben überhaupt keine Zeit dafür, dass wir immer mehr Plastik ins Meer schütten, dass wir immer irrere Finanzkonstruktionen bauen, die so anfällig sind fürs Platzen. Wir haben überhaupt keine Zeit dafür, immer mehr Autos zu bauen, immer mehr Flugzeuge zu bauen und so weiter. Für diesen Bullshit haben wir überhaupt keine Zeit. Wir brauchen dringende Zeit für was anderes. Dringend brauchen wir Zeit. Selbstorganisation. Wir müssen unser Leben selbst organisieren. Wir haben ganz viel zu tun. Auf der einen Seite machen wir ganz viel Bullshit-Arbeit und auf der anderen Seite tun wir viel zu wenig. Der ganze Care-Bereich ist dermaßen vernachlässigt seit Jahrzehnten. Warum? Da kann man keinen maximalen Profit damit machen und kein ewiges Wachstum generieren. Da geht es ja nur um Menschen. Ich habe 1971 angefangen im Krankenhaus zu arbeiten und ich kenne all die Jahrzehnte, nur eine einzige lange. Die Krankenhäuser sind zu teuer. Da geht es ja auch nur um Menschen. Der ganze Care-Bereich, der Bildungsbereich, der soziale Bereich, sträflich vernachlässigt. Und dafür brauchen wir viel mehr Zeit. Es geht ja nicht darum, bei einer 4-Tage-, 3-Tage-, 2-Tage-Woche einfach an Deutschen zu gehen. Es gibt viel zu tun, aber Sinnvolles zu tun. Und das, was sinnlos und schädlich ist, möglichst zurückzudrängen und aufzuhören. Die sozialen Kämpfe, wenn sie denn erfolgreich sind und wenn sie erfolgreich waren in der Vergangenheit, beruhen auf einem alten Prinzip, nämlich Kooperation statt Konkurrenz. Das ist das alte Prinzip der Arbeiterbewegung. Die Konkurrenz möglichst untereinander aufzuheben in Kämpfen und mit Kooperation Ziele zu erreichen. Gesellschaftliche Selbstorganisation, die notwendig ist, beruht auf genau dem gleichen Prinzip. Also das ist eigentlich gar nichts Neues, sondern da haben wir schon Erfahrung. Kooperation statt Konkurrenz, das ist das Entscheidende. Und nun möchte ich auf einige Entwicklungen hinweisen, die es zum Teil schon seit vielen Jahren gibt. Weil manchmal ist ja dann immer die Frage, okay, und wo fangen wir denn jetzt an und wer soll das alles machen? Also, es wächst schon einiges. Und zwar seit längerem, weil es gibt viele Menschen, schon seit längerem, die sich viele Gedanken machen über die ganze Krise und nach Ausreden suchen. Und da gibt es auch schon einige. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier rausgehen und sagen, jetzt müssen wir allen Menschen mal erklären, sondern da wächst schon einiges. Oft wird das aber nicht gesehen, gerade auch von Linken oder Leuten, die sich verdienstvollerweise in sozialen Kämpfen engagieren, werden oft andere Dinge, die auch total spannend sind oder genau gesagt total spannend werden könnten, wenn sie mehr Beachtung finden würden, oft übersehen. Also ein paar Projekte, die ich vorstellen will, die haben immer noch eine mangelnde gesellschaftliche Durchschlagskraft. Sie verbinden sich nicht mit sozialen Kämpfen und so, weil die AkteurInnen sozialer Kämpfe gar nicht den Blick dafür haben, weil aber die AkteurInnen dieser Projekte auch gar nicht den Blick dafür haben, was ich ändern müsste. Sie werden in sozialen Kämpfen kaum beachtet und ihr Potenzial wird kaum erkannt und genutzt. Da schlage ich vor, dass man den Blick mal etwas weiten sollte. Schaut mal auf die Seite Open Source Ecology Hub Germany. Also es gibt Open Source Software, gibt es ja schon lange, Wikipedia und so weiter. Es gibt aber auch Open Source Hardware. Das sind auch, gibt es seit Jahren schon Projekte. Ich empfehle mal zum Beispiel mit Leuten vom Chaos Computer Club oder so zu reden. Da werden Dinge entwickelt, das ist weitaus mehr als südliche Taschen. Und dann gibt es tatsächlich wirklich hochinteressante Hightech-Dinge auch, wo Menschen anderen Menschen Hightech-Produkte zur Verfügung stellen. Zum Beispiel Fab Labs, Fabrication Laboratories. Gibt es meines Wissens in Deutschland mindestens 50 Projekte. Hochinteressant. Hochinteressant. Freie Hardware. Ich musste am Anfang der Corona-Krise ein Wort lernen, das habe ich nicht gekannt, nämlich Hackathon. Die Merkel hat einen Hackathon einberufen und ich musste gleich googeln, was ist denn das überhaupt? Was ist denn das überhaupt? So. Und dann sind also auf Initiative von Merkel ganz schnell haben sich 20.000 oder 30.000 Leute online zusammengeschlossen und Arbeitsgruppen gebildet und sich die Frage gestellt, was können wir denn machen? Und zwar mit dem, was wir in unseren Köpfen haben, mit unseren Fähigkeiten. Was können wir denn entwickeln, gerade in so einer Krisensituation? Da kamen außerordentlich spannende Dinge raus. Es ist überhaupt so, dass in den ersten Monaten von Corona einige interessante Dinge passiert sind, die vorher für völlig unmöglich erklärt wurden. Da sollte man sich dann erinnern, die Erinnerung wach halten. Das gehört dazu. Da haben zum Beispiel, jetzt nur ein Beispiel, dann haben welche in diesem Hackathon, von Merkel einberufenen Hackathon, welche so ein Beatmungsgerät entwickelt, das offenbar ziemlich stabil war, ziemlich gut auch funktioniert hat, relativ einfach sogar zu bauen war. Und zitiert im Deutschlandfunk, wird also eine Person zitiert, die dabei war, dieses Beatmungsgerät zu entwickeln und die ist begeistert. Was sie da erlebt und gelernt hat. Zitat, wie viel Kraft und wie viele Ideen wirklich in der Bevölkerung stecken, das ist, glaube ich, das größte Gut, das wir haben. Genau. Wir haben so viel stofflichen Reichtum in den Köpfen und wir könnten so viel machen, wenn wir das überhaupt erstmal erkennen, was wir alles in unseren Köpfen haben. Und man muss nicht auf eine Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler warten, um einen Hackathon einzuberufen. Und das machen auch einige schon. Ich sage nochmal, zum Beispiel Chaos Computer Club und so weiter. Das sind oft auch ein bisschen Nerds, die auch nicht über den Tellerrand gucken. Aber Leute, die soziale Kämpfe machen, sind auf ihre Art manchmal auch Nerds. Weil sie nämlich gar nicht danach suchen, ob sie vielleicht in anderen Bereichen der Gesellschaft, die vielleicht gar nicht erstmal in die Kategorie links oder grün oder irgendwie passen, aber vielleicht trotzdem Leute gibt, die an ganz interessanten Projekten dran sind und wo es vielleicht sich lohnen würde, ins Gespräch zu kommen und mal zu gucken, wie man sich gegenseitig stärken und entwickeln kann. Ich empfehle auch sehr, die ganze Commons-Diskussion sich anzugucken, Commons-Institut.org, sowohl in Theorie wie auch Praxis. Ja, es muss ein ganzer Blumenstrauß sein, natürlich gehört Vergesellschaftung dazu. Das ist total spannend, dass in den letzten Jahren diese Vergesellschaftungsdebatte wieder beginnt. Schönstes Beispiel, also was ich weiß jetzt aus Deutschland, diese Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin. Vergesellschaftung ein ganz zentraler Punkt, wo sich langsam auch Kämpfe entwickeln darum. Aber aufpassen, Vergesellschaftung heißt nicht Verstaatlichung. Auch hier muss man lernen vom gescheiterten Realsozialismus, vom gescheiterten Leninismus. Die DDR ist aus Gründen untergegangen. Wie könnte so eine demokratische Vergesellschaftung aussehen, am Beispiel von Wohnen? Also wieder Initiativen, Gewerkschaften, soziale Bewegungen kämpfen um Eigentum und das wird harte soziale Auseinandersetzung sein, wenn es an die Eigentumsfrage geht. Das geht nicht mit links, das ist vollkommen klar. Kämpfen um Eigentum. Organisieren Wohnen in Kooperation mit anderen Projekten im Gesundheitswesen, Energie, Landwirtschaft, Hardware und sonstige und so weiter. Und das alles und das ganz wichtig, transparent, demokratisch und veränderbar. Und ein solcher Prozess entwickelt Attraktivität und soziale Dynamik und greift sozusagen in der Gesellschaft aus und auch in anderen Bereichen. So muss ein Gesellschaftsprozess laufen, und zwar nicht, weil irgendwelche Theoretiker sich das ausgedacht haben, sondern weil immer mehr Menschen unter Wohnungsnot leiden und immer mehr Menschen sich gar nicht vorstellen können, wie sie in Zukunft auf Wohnen eigentlich bezahlen sollen. Das ist der Ansatzpunkt. Und wer soll das machen, nachdem das mit der revolutionären Arbeiterklasse offenbar nicht ganz so einfach ist? Wer soll das alles machen? Na, wir. Ganz einfach. Alle, die drei Kriterien erfüllen. Erstens, sie haben keinen Bock auf Krise und Existenzangst. Zweitens, sie wollen selbstbestimmt leben. Und drittens, sie sehen ein, dass weiter wie bisher keine Zukunft hat. Alle, die sollen und können das machen. Sie müssen nur Organisationsformen finden, sich dessen bewusst sein, was geht, und versuchen zu kooperieren und Bewegungen zu entwickeln. Es gibt Millionen Fachleute, die ganz genau wissen, wie man landwirtschaftliche Güter herstellt, wie man gut pflegt, wie man gut unterrichtet, wie man sinnvoll verwaltet, umweltverträglich arbeitet. Wie viel Kraft und wie viele Ideen wirklich in der Bevölkerung stecken, das ist, glaube ich, das größte Gut, das wir haben. Das ist so. Und wir sind uns dessen oft gar nicht bewusst. Wir sind uns dessen gar nicht bewusst, dass wir, was wir alles anfangen könnten mit den Fähigkeiten, die wir in unseren Köpfen haben, wenn wir uns anders organisieren und über den Tellerrand der kapitalistischen Verhältnisse hinaus. Wir sind die Fachkräfte für den Umbau. Das wäre jetzt auch mal eine schöne Losung für den Gewerkschaftstag, aber das natürlich auch nur, weil auch die Gewerkschaften sich massiv verändern müssen und sehen müssen. Klar, es sind erstmal Lohnmaschinen, aber die Frage an der Lohnfront wird immer komplizierter, aber Gewerkschaften haben ein Riesenpotenzial, das sie bis heute noch kaum erkannt haben. Sie sind nämlich die Massenorganisation der Fachleute für den stofflichen Umbau. Wir sind die Fachleute für den stofflichen Umbau und wir gehen jetzt eine ganz andere Art und Weise daran, die Gesellschaft zu verändern und umzugestalten. Da könnten, glaube ich, Gewerkschaften, wenn sie sich entsprechend verändern und das erkennen, auch eine ganz wichtige Rolle wieder spielen.